oard.de. One every day keeps the doctor away. Moin moin, Servus und hallo und willkommen zur neuen One Every Day Folge. Wo wir gestern die helle Seite der Macht hatten, wenden wir uns heute der dunklen Seite der Macht zu. Ein Android-Spiel mit dem Namen Darkside. Technische Daten. Aktuelle Versionsnummer 1.06, erforderliche Android-Versionsnummer 4.1 oder höher und bei 5813 Gesamtbewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 4,3 Sternen. Absolut wert. Vom selben Macher der gestrigen App Star Wars X-Wing, halt jetzt die dunkle Seite, face your dark side, release all your force, destroy all the rebel, let us show them the true might of the Empire. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Das musste jetzt sein. Also, im Spiel gestern flog die halt A-Wing, X-Wing etc. pp. Hier fliegt ihr einen TIE-Jäger und müsst ebenfalls verschiedene Missionen erfüllen. Steuerung wieder mit virtuellen Tasten. Grafik nett, Sound für ein gratis inoffizielles Spiel wirklich nett. Steuerung, keine Katastrophe, okay. Das Ganze für zwischendurch bringt ein bisschen Star Wars Feeling. Es ist gratis, es ist mit Liebe gemacht, so wirkt es für mich. Es sieht retro, mit Retro-Charme aus. Was soll ich sagen? Daumen hoch, Download-Empfehlung meinerseits, gern. Ich sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.